Schalle, Knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht so drüber. Schalle, Knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht so drüber. Schalle, Knalle, letzter Schlag. Schalle, Knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht so drüber. So drüber. Welt und Himmel geht so drüber. Welt und Himmel geht so drüber. Stille an den Ort, da Lust die Fühle.